Hallo und willkommen zur Sendung der offiziellen Supersommer-Sonne-Spezialserie, präsentiert von Freihoch 2 und Partystation Radio. Am Mikrofon Manuel Knappitsch. Ja, ich werde euch heute mit einem gewaltigen Kaliber zeigen, wie sehr sich eigentlich die Pop-Rock- und ein wenig Reggae-Fans sich auf das neue Sampler der Supersommer-Sonne-Spezialsendung freuen können und sollten, denn es ist immer wieder interessant festzuhalten, welche eine musikalische Hochburg Austin, also in Texas, ist. Da darf man sich ja schon fragen, ob denn nicht mehrere gute Musiker und Bands aus dem relativ kleinen Städtchen, also aus zum Beispiel einem Giganten wie New York, kommen. Ja, die Rede ist von Trish Murphy. Denn Trish Murphy mit dem Hit Outsider ist wieder so ein Juwel, das die Austiner Musikszene aus dem Ärmel schüttelt. Trish Murphy, die ihre aktuelle Scheibe Outsider kostenfrei zum Download anbietet, ist als Intro das wahre Muss für Pop-Rock-Fans. Aber für weitere tolle Klänge, natürlich nicht nur im Ohr, hört am besten selbst rein. Look Schau mal, bling bling, was an ihrem Ohr hing. Oh, la, la, la, la, la, la, la. Das sieht ja aber geil aus. Oh, la, la, la, la, la, la, la, la. Schau mal, bling bling, Efis schicken Ohrring. Oh, la, la, la, la, la, la, la, la. Oh, oh. Das sieht ja aber geil aus. La, la, la, la, la, la, la. Die Eltern aus Polen und die Schwester aus Mexiko. Und selbst geboren im Heidepark und nicht irgendwo. Ein großes Laster schon seit Jahren hat die Efi. Sie liebt Salami-Stangen, jede Art von Beefy. Ein Videorekorder wollte sich mal das Leben nehmen. Dabei wollte Efi nur ne Beefy-Werbung sehen. Hätt sie nen Kleintier-Zoo, dann wär die Efi froh. Doch dafür ist kein Platz unter Moped-Studio. Tu keinem Tier was an, versippt dich Efi dran. Greenpeace wäre stolz auf sie, denn sie rettet jedes Vieh. Schlagmus keine Hummel tot, sonst gibt's kein Abendbrot. Und wenn die Wohnung nicht zu klein, hätt sie längst ein Schwein. Schau mal, bling bling, was an ihrem Ohr hing. Oh, la, la, la, la, la, la, la. Sieht ja aber geil aus. La, la, la, la, la, la, la. Schau mal, bling bling, Efis schicken Ohrring. Oh, la, la, la, la, la, la, la, la. Oh, oh. Sieht ja aber geil aus. La, la, la, la, la, la, la, la. Und ist es Viertel vor acht, dann nimm dich bloß in acht. Jetzt wird nur an GZSZ gedacht. Wer mit wem was, warum, das ist wichtig. Und was drumherum passiert, das ist richtig. Doch ihr Marathon bleibt unerfüllt. Ja, sie hätte doch so gern, dass der Jean-Paul was von ihr will. Doch es gibt da einen Mann, der ihr Verlangen stillt, der alles für sie tut und ihr jeden Wunsch erfüllt. Und vom Lernen ist sie oft gestresst. Und wenn das nicht genug kommt, der Top-Schuld gibt ihr den Rest. Dieses Lied ist für dich an deinem Ehrentag. Und sei nicht traurig, dass es keine Fische gab. Schau mal, bling bling, was an ihrem Ohr hing. Oh, la, la, la, la, la, la, la. Das sieht ja aber geil aus. La, la, la, la, la, la, la. Schau mal, bling bling, Efis schicken Ohrring. Oh, la, la, la, la, la, la, la, la. Oh, oh. Das sieht ja aber geil aus. La, la, la, la, la, la, la. Du bist in unseren Herzen und nicht irgendwo. Du bist in unseren Herzen und nicht irgendwo. Du bist in unseren Herzen und nicht irgendwo. Du bist in unseren Herzen. war eben gerade Now One mit Bling Bling, einem typischen Reggae-Sommersound, und David Sugar mit dem aktuellen Hit Ode to London Transport. Ja, aber nun zu einem Trio, das aber nicht wirklich ein Trio ist. Lullaby Baxter. Die Band wird von der Sängerin und Songwriterin selbst, also Lullaby Baxter, angeführt. Und dazu kommen natürlich eben noch die instrumentalischen Einheiten dazu. Ihr Stilmix ist eher mehr Jazz- und Swing-mäßig. Diese ist natürlich auch in den USA sehr populär. Diese ungewöhnliche Band ist bei Atlantic Records unter Vertrag und hat allerdings auch eine stetig wachsende Fangemeinde im Jazz- und natürlich im New-Jazz-Bereich. Aber sie bietet eine Single uns und euch, liebe Zuhörer, eigentlich allen freien Menschen, nämlich die Single Rattled Little Glam, kostenfrei zum Download an. Also somit wieder ein Stück mehr der freien Musikszene. Fountains, gowns and ships are here. Courtyards, orchids and quips are here. Opera, comets and June are here. Never, now and soon are here. Where my rattled little clam are you? But where my rattled little clam are you? Absinthe, saffron and snails are here. Lilacs, moonlight and whales are here. Theorems, mirrors and domes are here. Vienna, Tokyo and Rome are here. My jumpy little crumb are you? But where my jumpy little crumb are you? The hum and ping of fate are here. The clang and bang of weight are here. The should and could of be are here. Ipso facto and me are here. Ya no quiero volver a ver. Soy un flan, aplástame. Tenta poner interés. Faime mal, infectame. Ven bailar esa miña toxic girl. Toxic girl. So mal, afógame. Aquí no fondo está, se ve. Son un can, atame. Oye, tengo ganas de roer. Faime mal, infectame. Dame mal, enfermame. Ven bailar esa niña toxic girl. Man. gyártok sikert. Mit ja, einem wirklichen tollen Rock-Sound für unterwegs, und danach gab es Marshmallow mit Breakthrough. Aber jetzt zu etwas Ungewöhnlichem. In voller Länge gibt es jetzt nämlich 5 heiße Sommerhits. Und das wären der ruhige Beat am Start mit Other Loves Plastic vs. Lisa Moscardiello mit I Can Dream. Danach folgen Mossity mit Natural Skills und die Gruppe Lebens-WG mit Ziele. Danach gibt's die typischen Reggae-Sounds vom Feinsten mit zwei Herren, Martin David und Jason Friesen mit dem Titel Whatever. Und zu guter Letzt die Erfolgsbands mit Popgeschichte, Cosmicity mit Awake. Also viel Spaß und gute Unterhaltung der aktuellen Sendung zur Super Sommer Sonne Spezial Teil 5. Top 15 Sommerhits mit Pop, Rock und Reggae-Szenen. Keep it on the level. your mind right. Let me with a smile bring it forth a lesson learned. Feeling burned, my mental sherm. Leave you high, my natural skills pay the bills. For the time I catch your eyes, now it's on. Never catch me take hold of your stash in the back. Caught up in the zone, want a bone, but you can't. Thought you would, but you ain't mad. I got you ready to take that challenge, walk this ass back. A second ago I wasn't, thought I was playing with you. Got falling short, disadvantage. Raised on school by Big Joe's, recognized. I spit the wits on how a hookie stuck you up. Naturally made love to your mind. Now I'm up here falling hard. Could I be your lady? Luck in the flesh. Let me hold on to the check. You can hold on to the rest. Pat your pockets on the sneak. When you on your late night creep, you're coming home at a quarter to three. Can't wait. See all the sweet in the song with a fattest blunt. Left up in your coat. Despite the fact I'm getting paid, I'm up too late. I gotta smoke. Been through the drill with a look that makes a hater wanna kill. Fuck how you feel. Surviving solely let my natural skills keep me paid and high. Keep plotting on the way to keep it on the level of the rise. Gotta take your mind. Let me look into your eyes. Catch a glimpse of your weakness and mind. Let my natural skills keep me paid and high. Keep plotting on the way to keep it on the level of the rise. Gotta take your mind. Let me look into your eyes. Catch a glimpse of your weakness and mind. You got money to be made. Got bills to be paid. Gotta stay up on my hustle. Got no time to get laid. Flat on my back falling short. If I'm quick and plotting 24-5, just let me kick it on the weakness with my guys from the woods. Ain't no others like my brothers. Been through some times, some haters and some lovers, but pulling back the covers on my game and adding strength to my weak spots. And watching how I bang is hot. I never forgot the conversations that I picked up. Peeping how y'all played y'all games and getting stripped up. Staying alert at all times with a hustle state of mind. Being rich or do me just staying straight to be fine. Let my natural skills keep me paid and high. I'ma keep on plotting on the way to keep it on the level of the rise. Take on my mind, keep my business in the skies. Natural skills, let my natural skills keep me paid and high. Keep plotting on the way to keep it on the level of the rise. Gotta take your mind, let me look into your eyes. Catch a glimpse of your weakness and mind. Let my natural skills keep me paid and high. Keep plotting on the way to keep it on the level of the rise. Gotta take your mind, let me look into your eyes. Catch a glimpse of your weakness and mind. Let my natural skills keep me paid and high. Keep plotting on the way to keep it on the level of the rise. Gotta take your mind, let me look into your eyes. Catch a glimpse of your weakness and mind. Let my natural skills keep me paid and high. Let my natural skills keep me paid and high. I'ma let my natural skills keep me paid and high. Keep plotting on the way, keep it on the level of the rise. My natural skills. Sah mich täglich hassen und stand doch immer vor Schranken. Sah mich niemals ruhig rasten, war Gefangener meiner Banken. Denn es gab für mich nur Lasten, wie die Leiden eines Kranken, die mich Tag für Tag erfassten und die Welt geriet ins Schwanken. Ich beginne jetzt zu leben, mir die Pflanzen langsam ranken und beginne jetzt zu geben und für jeden Tag zu danken. Ich beginne gerade eben wieder neue Kraft zu tanken und bin nicht mehr ein Sklave meiner eigenen Gedanken. Und ich lerne nicht zu scheuen, was am Morgen kommen mag. Und ich lerne mich zu freuen über jeden neuen Tag. Ist die Erde feucht vom Regen oder Leben noch so? Von der Wiege bis zum Sarg. Manchmal heißt zu leben, vielleicht einfach nur bereit sein. Zu sehen, wie Menschen kämpfen und zusammen dann ihr Leid teilen. Anstatt zu bleiben, wo wir sind, setzen wir an Meilenstein und laufen los zum Ziel, denn dafür kann kein Weg zu weit sein. Ich glaub, gestern wurde ich als Roboter gebaut. Doch stand, wenn ich ehrlich bin, nie locker in den Stau. War wütend und glühte wie ein Kippenanzünder. War ich aber festgewachsen wie Lippen am Mündern. Und wenn ich jetzt, also heute durch die Stadt geh, seh ich mehr als zwei, drei Leute, die am Rad drehen. Und mindestens die Hälfte dieser Meute im Schachmatt stehen. Ich muss endlich raus durch diese Schleuse und dann abgehen. Manchmal heißt zu leben, vielleicht einfach nur bereit sein. Zu sehen, wie Menschen kämpfen und zusammen dann ihr Leid teilen. Anstatt zu bleiben, wo wir sind, setzen wir einen Meilenstein. Lauf los, Ziel, denn dafür kann kein Weg zu weit sein. Jungs, ich geb mir wirklich Mühe, jeden Tag so zu leben, als sei es mein Letzter und den Menschen Gutes zu geben. Egal, ob sie mich treten, schlagen oder aber beten, dass diese Erde endlich untergeht, hier als der Garten neben. Denn ich weiß nicht, ob's ihn gab und es ist doch auch egal. Wichtig ist jeder Tag, den ich hier unten hab. Auch wenn ich oft zweifle an mir selbst, weil ich mich reif, weiß ich, dass es hilft, wenn man positive Gedanken zeigt. Manchmal heißt zu leben, vielleicht einfach nur bereit sein. Zu sehen, die Menschen kämpfen und zusammen dann ihr Leid teilen. Statt zu bleiben, wo wir sind, setzen wir einen Meilenstein und lauf los zum Ziel, denn dafür kann kein Weg zu weit sein. Zu leben heißt vielleicht einfach nur bereit sein. Zu geben heißt ja zusammen dann ihr Leid teilen. Zu leben heißt, oh, wir setzen hier einen Meilenstein. Lauf los zum Ziel, denn dafür kann kein Weg zu weit sein. Oh, na, na, na. Oh, no. Thank you. I will do wherever you lead. I will go. I've got nothing left. All I have is you. So whatever you say, I will do. I give you my hands. They'll work with you. I give you my lips. They'll sing for you. Take my whole life. Lord, I want you to. So whatever you say, I will do. But once I thought I had it all, but I wouldn't give it all away. Then it all got taken, and I lost it anyway. Now whatever I have left, I place in your hands. Take my life and let it be according to your plans. Whatever you do, I will praise you with all of my strength. I'll serve you as you have blessed me. Help me bless you too, and whatever you say, I will do. But I wouldn't give it all away. Then it all got taken, and I lost it anyway. Now whatever I have left, I place in your hands. Take my life and let it be according to your plans. Whatever you say, I will do. Wherever you lead, I will go. I've got nothing left. All I have is you. So whatever you say, I will do. So whatever you say, I will do. Auch weitere Informationen bezüglich der neuen Super Sommersonne Spezialsendung haben möchtet, so könnt ihr diese einholen, indem ihr einfach auf die offizielle Homepage der Sendung hinweist zur Adresse sss.partystation-radio.net oder zu unserem Robert, das freie Magazin für freie Musik, also zu freihoch2.de. Wir verzögern schon wieder unser Programm, sehe ich. Also gibt es diesmal die letzten 4 Tracks in voller Länge hintereinander. Ja, das wären aber diesmal Luisa Mondo und Bajor mit Anselmo, den Kios mit Make You a Believer, Brad Sachs mit dem Hit Dirtbag, aber einen Alexander Delay Mix und zu guter Letzt eine Draufgabe eigentlich Richtung Hip-Hop, aber vom Beat her gehörend noch zu Bob und Reggae, Raflesia mit El Camino. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, liebe Zuhörer, noch einen angenehmen und erholsamen Tag und hoffe, ihr hattet in dieser Sendung viel Spaß dabei und würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Sendung dabei wärt, wenn es heißt Super Sommer Sonne Spezial, präsentiert von Freihoch 2 und Party Station Radio. Ja, und mit den letzten Tracks sage ich erneut Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Manuel Knapitsch als Moderator. Cego Júlio, me diz uma coisa. Quem matou o santo lá na igreja? Essa pergunta a gente não faz, Antônio. Essas perguntas a gente esquece. Quem foi que matou o santo? Foi Manuel? O senhor não disse que foi o povo? Eu estava mentindo. Like I'd like to say to the cast of this whole production, yes. Good night and thank you very much for having us. No. It's been wonderful working with you. It's a little bit hard to understand, but I only want to be a modern man on the wire. It couldn't be nicer. Just thinking about the one that got away. Nobody want to give my heart away. You can make your mind up. We can take your time up. It seems you've mistaken me for someone who cares. I'm just a dirtbag under the weather. An overrated seems you've mistaken me for someone who cares. I'm just a dirtbag under the weather. An overrated. Living underground, taking it to the scene. Making money, not knowing what it means. I'm a liar. Set shit on fire. Take your time talking down to all your friends. Living with the little dogs and then the best. It's hard to find it, but I don't mind it. It seems you've mistaken me for someone who cares. I'm just a dirtbag under the weather. And overrated seems you've mistaken me for someone. En el futuro nunca vas a lograr lo que quieres en el presente, se te va a trucar, va a trucar, va a trucar, va a trucar. Andando por el sky siempre hay que consumir todo innecesario que podemos parir. La plata nos domina, es un hecho tan triste, pero un rico feliz tampoco nunca viste. Insisto de encontrar el equilibrio de mi vida, el camino, el destino, yo soy mi propio guía. Guerrero de la luz, la cosa mía, luchando por mi vida en las calles cada día. Somos todos imperfectos, no sería tan amable. Si fuéramos iguales sería inaguantable. No sé, puede planear lo que va a pasar. Sí sé, puede planear en la vida gozar. No sé, puede planear lo que va a pasar. Sí sé, puede planear en la vida gozar. War beinahe dem Wahnsinn nah, rannte schneller, bis ich klar sah, in welch verschissener Verfassung mein Ego war. Durch die Nacht, die mich umgeht, wie die Macht, die in mir fließt, in Zyklen durch Nerven schießt, Nerven in mir blasten ließ. Muss Druck abbauen, mich nicht ducken und mich trauen, alles kurz und klein zu hauen. In meiner Welt, die nur ein Raum ist und mich verfolgt, wie Luft umgeht und frisst, unter Quarantäne stellt, als Freak und Idealist, werd zum Eskapist, doch die Flucht ist fast unmöglich. Hab den Virus schon im Kopf und Rap als Gegenmittel nötig. Was beeinflusst unser Denken, deine Schein und Illusion, fest verankert sind, als der Nebel Welten lohnt. Wer bestimmt, was wir wissen, begreifen und vergessen. Niemals wissen werden und leider nie ganz ermessen. Auf weichen Kissen abzutreten wird zum Luxus in Jahrzehnten. Frag mich seitdem jeden Tag, was hilft außer zu beten. Jeder Tisch wird zum Altar, wenn ich was es wird und war. In Worte fließen lass und Revoluzer Filme fahr. No se puede planear lo que te va a pasar. Si se puede planear en la vida gozar. No se puede planear lo que te va a pasar. Si se puede planear en la vida gozar. A veces el humano piensa demasiado. Para todo sería bueno una vez cambiar el lado. Vagando por el mundo como malo clandestino. Benedict Eloy, recién conocido. Llámame como quieras, si estuviera en mi lugar. Lo harías como yo y lo ibas a gozar. Canta para mí y yo canto para ti. Quita de mí mi música, te mato por ahí. Necesito alegría, fiesta, baila, armonía. Mi energía me domina, no descanso ni un día. Viajo de ida y vuelta y regreso a mi lugar. Inevitable en mi vida, amor, amigos, un hogar. Hogar. No se puede planear lo que te va a pasar. Si se puede planear en la vida gozar. No se puede planear lo que te va a pasar. Si se puede planear en la vida gozar.